Wir sind seltsame Fische an Land, Grabräuber im Meer, Umweltzerstörerinnen in der Luft. Totengräber Europas, Lieferantinnen und Drama-Queens. Ich bin Sternzeichen Fische und daher immer etwas pathetisch. Manche sagen, unter Wasser sieht man die Hand vor den Augen nicht und unter der Dusche weint es sich am besten. In meiner Kindheit waren die Fische das Highlight in jedem Zoo, eingesperrt und mit offenen Mündern, wie ich, bis ich endlich 18 bin. Mein Traum war New York City und tanzen wie Delfine unter Wasser. Ich muss immer daran denken, was meine Mutter sagte. Ein hübscher Mann ist schwer zu finden, aber sie hinterlassen Schuppen an jeder Straßenecke. Effing Fisch, wetzen die Messer. Ich bin Sternzeichen Fische und kann unter Wasser meine Hand nicht sehen. Meine Mutter sagte mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden. Meine Mutter, sie sagte zu mir, ein kluger Mann ist schwer zu finden, drum lohnt es sich zu prüfen, sich ewig an die Fische zu binden.